Hey, ich freie Bursche, nach Haus hauen, was machst du lieber Abke, die Papa faul. Ich freie Bursche, nach Haus hauen, was machst du lieber Abke, gib was vor's Maul. Da wartet schon der Onkel Doc, mit Engelsgleich dem Lachen. Der will mit euch in den Labor ein tolles Spielchen machen. Auf dem Essen passen, setz die ganze Scheiße auf, weil